der umherschlängelnde Dünndarm. In unserem Bauch liegt ein 3 bis 6 Meter langer Dünndarm, ganz locker, Schlinge für Schlinge. Wenn wir Trampolin springen, hüpft er einfach mit. Wenn wir in einem startenden Flugzeug sitzen, wird auch er in Richtung Sitzlehne gepresst. Und wenn wir unser Gesicht vor Bauchschmerzen verziehen, spannt er seine Muskeln in ziemlich ähnlicher Form an. Nur wenige Menschen haben schon mal ihren eigenen Dünndarm gesehen. Auch bei einer Darmspiegelung schaut sich der Arzt meistens nur den Dickdarm an. Wer die Chance hatte, sich mittels einer kleinen, schluckbaren Kamera auf den Weg durch den Dünndarm zu machen, ist meist überrascht. Statt auf einen düsteren Schlauch trifft man auf dieses andersartige Wesen, wie samt glänzend, nass und rosa und irgendwie zart. Kaum jemand weiß, dass nur der allerletzte Meter Dickdarm etwas mit Kot zu tun hat. Die Meter davor sind überraschend sauber, übrigens auch weitgehend geruchlos und beschäftigen sich treu und appetitlich mit allem, was wir ihnen entgegenschlucken. Auf den ersten Blick mag der Dünndarm ein bisschen konzeptloser wirken als die anderen Organe. Unser Herz hat 4 Kammern, unsere Leber ihre Leberlappen, Venen haben Klappen und das Gehirn hat Areale. Der Dünndarm dagegen schlängelt sich nur orientierungslos umher. Seine wahre Gestalt wird erst unter dem Mikroskop sichtbar. Wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, das den Begriff Liebe zum Detail kaum besser verkörpern könnte. Unser Darm will uns so viel Fläche bieten wie möglich. Dafür faltet er gerne. Da sind zuerst die sichtbaren Falten. Ohne sie bräuchten wir einen bis zu 18 Meter langen Dünndarm, um genug Verdauungsfläche zu haben. Ein Perfektionist wie der Dünndarm hört allerdings hier noch nicht auf. Auf einem einzigen Quadratmillimeter Darmhaut ragen 30 winzige Zotten in den Nahrungsbrei. Unter dem Mikroskop sehen sie wie große Wellen aus lauter Zellen aus. Unter einem besseren Mikroskop erkennt man, dass jede einzelne dieser Zellen wieder mit lauter zotteligen Ausstülpungen besetzt ist. Zotten auf Zotten sozusagen. Diese Zotten wiederum haben einen samtartigen Besatz unzähliger Gebilde aus Zucker, die in ihrer Form Hirschgewein ähneln. Das ist die sogenannte Glykokalyx. Würde man alles glatt streichen, Falten, Zotten und Zotten auf Zotten, wäre unser Darm etwa 7 Kilometer lang. Warum muss er überhaupt so riesig sein? Insgesamt verdauen wir auf einem Gebiet, das 100-mal größer ist als unsere Haut. Das erscheint ziemlich unverhältnismäßig für eine kleine Portion Pommes oder einen einzelnen Apfel. Aber genau darum geht es in unserem Bauch. Wir vergrößern uns selbst und verkleinern alles Fremde, bis es so winzig ist, dass wir es aufnehmen können und es ein Teil von uns wird.